von solch rohen Sitten jedoch zurück in die etwas weichere Gegenwart. In einer liberalen Gesellschaft und einer digitalisierten Welt, in der jeder zum Sender werden kann, wird unsere individualistische Selbstnarrativierung natürlich gefördert und belohnt wie wohl nie zuvor. Der Soziologe Andreas Reckwitz hat in seinem 2018 erschienenen Buch »Das Ende der Illusionen – Politik, Ökonomie und Kultur in der Spätmoderne« aufgezeigt, wie die als Selbstverwirklichung bezeichneten neuen Ideale eines heutigen Selbst funktionieren. Reckwitz versteht diese Selbstverwirklichung als eine vom kulturellen Code der Moderne tief verankerte Vorstellung des gesellschaftlichen Fortschritts und des Strebens nach Glück als individuelles Projekt. Eine besonders munitionierte Version dieses Pursuit of Happiness, in dem das Subjekt den gleichen Fortschritt erfahren soll wie die Gesellschaft. Dazu muss man jedoch an sich arbeiten, wie man heute sagt, vor allem an der eigenen Persönlichkeit. Die Spätmoderne, stellt Reckwitz fest, ist in nie dagewesenem Ausmaß eine durchpsychologisierte Kultur, welche die Individuen unentwegt zur Selbstreflexion und Selbsttransformation animiert. Sie steht damit im Gegensatz zur Subjektkultur der industriellen Moderne, die bis in die 70er und 80er Jahre hinein dominant blieb und die uns laut Reckwitz das Leitbild sozialer Anpassung, die Sachlichkeit bzw. Emotionsskepsis und das Ideal der Selbstdisziplin und Pflichterfüllung auferlegte. Das Objekt dieser Zeit fand die Kriterien seines Handelns nicht wie zuvor in der bürgerlichen Moderne in einem verinnerlichten Wertekompass, sondern in einer sozialen Normalität. Der Lebenssinn bestand primär in Pflichterfüllung und Reproduktion. Erste Ansätze einer neuen Kultur des Selbst fließen von Gegen- und Subkulturen, etwa den Hippies und den 68ern, in den Mainstream, bis sich diese Anfang des 21. Jahrhunderts, das Reckwitz als Beginn der Spätmoderne definiert, vor allem in unseren westlichen Mittelklassegesellschaften etabliert. Zwei zunächst gegensätzliche kulturelle Muster werden hier vereint. Das Modell eines Selbst, dessen primäres Ziel es ist, sich in seinen Wünschen und Möglichkeiten zu entfalten, und das Modell eines Selbst, das auf hohen sozialen Status und so auch auf eine entsprechende gelungene Selbstdarstellung vor anderen ausgerichtet ist.